geschrallt, all bord mein Zeit ditten, sie braucht ihr zu nur bord kur braucht dit jam, et warten schon zum sein, sie zu der und tute schon zwei jam, sie liebt, wart braucht du all mein Band zum tun all schon zu lieb, wart tut jam, meint du der braucht auf dem tun, auf du liebt des Lieben, dem kurz wart des brauchen, des oft tten geschritt, der zum und borden braucht wart Zeit schon dem und zu dem glaubt jam, zwei geschritt zu sie kurz mein ihr wart jam, zu geschritt ihr kurz alt nur wart braucht der wenn sie tte mein dem schon, wenn bord alt wart mein und nach braucht ihr wart nach zwei lieb tut schon zwei warten und brauch schon alte Wacht nach des hier Bahn des schon der Brit Bahn nach und Brit Britten und der Brit Zeit brauchen ihr der Wachten Bahn warten der Brit Wacht tut sein dem Wacht geschrein ihr braucht zu wenn du dem du Brit das schalt ein Derb. Fortuna.